Zeitung in unserem Land. Wohl auch schon jedem Kind bekannt. Und sind Quatsch und schwere Lügen. Wie viele Menschen wollt ihr noch betrügen? Die Hetze gegen